Kapitel 1. Mit welcher Ehrfurcht Christus zu empfangen ist. 1. Die Einladung zum Opfermahl tröstet und bedrückt. Stimme des Jüngers. Das sind also deine Worte, Christus, ewige Wahrheit, wenn auch nicht zur selben Zeit gesprochen und am gleichen Orte aufgezeichnet, weil sie nun von dir sind und Wahrheit sind. So muss ich sie alle dankbar und gläubig annehmen. Ja, sie sind von dir, und du hast sie gesprochen, und es sind Worte für mich, denn zu meinem Heile hast du sie gesprochen. Mit Freude nehme ich sie aus deinem Munde an. Sie sollen mir tief und tiefer in die Seele dringen. Worte von so viel Güte, Herzlichkeit und Liebe ziehen mich an. Aber es schrecken mich die eigenen Sünden, und mein unreines Gewissen hindert mich, die Hand nach so hohen Geheimnissen auszustrecken. Deine freundliche Einladung reizt mich, aber meine vielen Sünden bedrücken mich. 2. Herr, ich bin nicht würdig. Du gebietest mir, vertrauensvoll zu dir zu kommen, wenn ich Teil an dir haben und die Speise der Unsterblichkeit zu kosten, wenn ich des Lebens Herrlichkeit erlangen will. Kommet, sagst du, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Matthäus 11,28. Wie lieb und wohltuend klingt das Wort im Ohre des Sünders. Einen Armen und Dürftigen lädst du zum Genusse deines heiligsten Leibes ein, du Herr, mein Gott. Wer bin ich, Herr, dass ich es wage, zu dir zu kommen? Siehe, die Himmel der Himmel fassen dich nicht, und du sprichst: Kommet alle zu mir. Was soll diese so gütige Herablassung und so liebevolle Einladung? Wie kann ich es wagen zu kommen? Ich finde nichts Gutes in mir, das mir den Mut dazu gäbe. Wie kann ich dich in mein Haus einführen, nachdem ich dein so huldreiches Antlitz wieder und wieder beleidigt habe? Engel und Erzengel huldigen dir in aller Ehrfurcht. Die Heiligen und Gerechten fürchten sich, und du sprichst: Kommet alle zu mir. Herr, wenn du selbst es nicht sagtest, wer würde glauben, dass es wahr sei? Und wenn du es nicht gebötest, wer wagte zu kommen? 3. Ich verwende zu wenig Mühe auf deinen Empfang. Siehe, Noah, der gerechte Mann, hat am Bau der Arche 100 Jahre gearbeitet, um mit einigen wenigen gerettet zu werden. Und ich, wie soll ich mich in einer einzigen Stunde vorbereiten können, den Schöpfer der Welt mit Ehrfurcht zu empfangen? Mose, dein großer Diener und besonderer Freund, baute eine Lade aus unverweslichem Holze, die er mit reinstem Golde überzog, um die Gesetzestafeln da reinzulegen. Und ich, unreines Geschöpf, wage es, dich, den Gesetzgeber selbst und den Spender des Lebens, so leicht in mich aufzunehmen? Salomo, der Weiseste unter den Königen Israels, baute an seinem prachtvollen Tempel 7 Jahre zur Ehre deines Namens, feierte 8 Tage das Fest der Tempelweihe, brachte 1000 Friedensopfer dar und ließ die Bundeslade feierlich unter Posaunenklang zu der für sie hergerichteten Stätte bringen. Und ich, unglücklicher und ärmster der Menschen, wie soll ich dich in mein Haus führen? Ich weiß kaum, eine halbe Stunde andächtig zuzubringen. Ja, könnte ich es nur einmal in würdiger Weise eine knappe halbe Stunde? 4. Meine Vorbereitung ist zu kurz und zu kalt. O mein Gott, welche Mühe haben jene Männer aufgewendet, dir zu gefallen? Und wie gering ist das, was ich tue, wie kurz die Zeit meiner Vorbereitung auf die heilige Kommunion. Selten bin ich ganz gesammelt und noch viel seltener von aller Zerstreuung frei. Und doch sollte während der heiligen Gegenwart deiner Gottheit kein ungeziemender Gedanke in mir Raum finden und kein Geschöpf mich fesseln, da ich nicht einen Engel, sondern den Herrn der Engel zu Gaste haben will. Es besteht eben doch ein großer Unterschied zwischen der Bundeslade mit ihren heiligen Gottesgaben und deinem allerreinsten Leibe mit seinen unaussprechlichen wirkenden Kräften zwischen jenen gesetzlichen Opfern, den Sinnbildern des Kommenden und dem wahren Opfer deines Leibes, worin alle früheren Opfer ihre Erfüllung finden. Warum also werde ich bei deiner ehrfurchtgebietenden Gegenwart nicht stärker entflammt? Warum bereite ich mich nicht mit größerer Sorgfalt auf dein heiliges Mahl vor? Die heiligen Patriarchen und Propheten sowie die Könige und Fürsten mit ihrem gesamten Volke konnten nicht genug tun in andächtiger Feier des göttlichen Kultes. Der fromme König David tanzte mit ganzer Hingabe vor der Lade Gottes, eingedenk der den Vätern einst erwiesenen Wohltaten. Er ließ Musikinstrumente verschiedener Art anfertigen, dichtete Psalmengesänge, sorgte auch, dass die frohen Weisen gesungen wurden und sang selbst häufig zur Zither, angeregt von der Gnade des Heiligen Geistes. Er lehrte das Volk Israel, Gott aus ganzem Herzen zu loben und ihn täglich wie aus einem Munde zu verherrlichen und zu preisen. Wenn man nun damals vor der Lade des Bundes so andächtig war und sich im göttlichen Lobe nicht genug tun konnte, welche Ehrerbietung und Andacht müssten ich und das ganze christliche Volk aufbringen vor Christus im Sakramente und beim Empfange seines allerheiligsten Leibes. Fünftens. Der Abendmahlsaal der Kirche ist das beste Ziel der Wallfahrer, denn viele wallfahren zu verschiedenen Orten, um die Reliquien der Heiligen zu verehren, staunen über deren Taten, bewundern die herrlichen Gotteshäuser und betrachten und küssen die in Seide und Gold gehüllten Gebeine. Und siehe, hier im Altare bist du bei mir gegenwärtig, du, mein Gott, der Heilige der Heiligen, der Schöpfer der Menschen und der Herr der Engel. Bei solchen Wallfahrten der Leute sind oft nur Neugier und Schaulust die treibenden Momente. Darum bedeuten sie auch nicht viel für die sittliche Erneuerung, besonders wenn es ein leichtsinniges Umherlaufen ist, ohne wahre Herzensreue. Hier aber, im Altarssakramente, bist du, mein Jesus, als Gott und Mensch ganz gegenwärtig. Hier erntet man die reiche Frucht des ewigen Heiles, so oft man dich würdig und andächtig empfängt. Dahin aber treibt nicht irgendeine Leichtfertigkeit, Neugier oder Sinnlichkeit, sondern der feste Glaube, Andacht, Zuversicht und aufrichtige Liebe. Sechstens. Das allerheiligste Sakrament ist die Quelle größter Gnaden. Gott, du unsichtbarer Schöpfer der Welt, wie wunderbar verfährst du mit uns, wie lieb und gnadenvoll sorgst du für deine Auserwählten. Du selbst bietest dich ihnen im Sakramente zum Genusse dar. Das übersteigt alles Begreifen. Es zieht die Herzen besonders der frommen Menschen an und entzündet ihre Liebe. Deine wahren Gläubigen, die ihr ganzes Leben auf den sittlichen Fortschritt bedacht sind, schöpfen aus diesem hochheiligen Geheimnis oft große Gnade der Andacht und Liebe zur Tugend. Wunderbare, verborgene Gnade des Sakramentes. Nur die gläubigen Christen wissen um sie. Den Ungläubigen und den Sklaven der Sünde kann sie nicht zum Erlebnis werden. In diesem Sakramente wird geistliche Gnade geschenkt, der Seele die verlorene Tugend zurückgegeben und die durch Sünde geschändete Schönheit erneuert. So groß ist zuweilen diese Gnade, dass nicht nur der Geist, sondern auch der kranke Leib aus der Fülle der verliehenen Andacht neue Kräfte zieht. Siebtens. Klage über das geringe Verlangen der Menschen nach der heiligen Kommunion. Es ist jedoch über die Maßen zu bedauern und ein beklagenswerter Zustand, dass wir uns in unserer Lauheit und Nachlässigkeit nur mit geringem Verlangen zum Genusse Christi hingezogen fühlen, auf dem doch die ganze Hoffnung der Auserwählten und all ihr Verdienst beruht. Er ist ja unsere Heiligung und Erlösung. der Pilger Trost und der heiligen ewige Labe. Wie traurig ist es doch, dass viele dieses heilbringende Geheimnis, das den Himmel erfreut und die ganze Erde erhält, so wenig beachten. Wie blind und hart ist doch das Menschenherz, dass es ein so unaussprechliches Geschenk nicht mehr recht würdigt und bei dem täglichen Genusse sogar gleichgültig wird. Würde dieses allerheiligste Sakrament nur an einem einzigen Orte gefeiert und nur von einem einzigen Priester in der Welt konsekriert, mit welchem Verlangen zöge es dann die Menschen zu jenem Ort und zu einem solchen Priester, um die Feier der göttlichen Geheimnisse zu erleben. Nun aber gibt es viele der Priester, und an zahlreichen Orten wird Christus geopfert, damit sich Gottes Gnade und Liebe zu den Menschen umso reicher offenbare, je weiter sich die heilige Kommunion über die Erde verbreitet. Dank sei dir, guter Jesus, ewiger Hirt. Du erquickst uns, Arme und Verbannte, mit deinem kostbaren Leibe und Blute und lädst uns zum Genusse dieser Geheimnisse noch mit deinen eigenen Worten ein, indem du uns zurufst: Komme zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Matthäus 11,28.